Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute Abend mit einem frühen Stück von Jürgen Becker, dem bekannten Kölner Autor. Die Hörspielentwicklung der 60er und 70er Jahre ist maßgeblich von Jürgen Beckers experimentellen Arbeiten beeinflusst worden. Zu erinnern ist an Klassiker des neuen Hörspiels wie Bilder, Häuser, Hausfreunde, drei Hörspiele, die 1969 entstanden, oder Erzählungen finden in den Geräuschen statt von 1971. Im selben Jahr wurde auch Die Wirklichkeit der Landkartenzeichen produziert. Der Spaß am Genre, das unbekümmerte Spiel mit dem Medium und die Lust an der Provokation machen es zu einem Dokument des Aufbruchs in der Hörspiellandschaft. Die freie Improvisation im Studio ist also längst keine Erfindung jüngster Produktionen. Im Anschluss hören Sie eine Sendung von Jochen Meißner, Felder, Ränder, Umgebungen, die Hörspiellandschaften des Jürgen Becker. Nun also Die Wirklichkeit der Landkartenzeichen von Jürgen Becker. Oder hier. Oder hier? Nein, dort. Denn dort und von dort. Kartenstudium und Lagebesprechung. Und warum nicht hier? Warum nicht dort? Wenn ich nach dort. Ja, nein, von dort. Und dann nicht von hier. Oder von dort. Ja, wo ist das? Die Karawane ist stecken geblieben. Der Generalstab hat die Übersicht verloren. Der Flüchtling weiß nicht weiter. Die Reisegesellschaft sucht den verschwundenen Omnibus. Help, help, help, help. Die Zeichen der Landkarte sind nicht sprachliche Zeichen, deren Bedeutung, falls nicht bekannt, erlernbar ist. Ihrer richtigen Anwendung geht das Lernen der Landkartenzeichen voraus. Dies ist der Opfengarten. Dies ist die weit sichtbare Kirche. Dies ist das Schloss. Und dies ist die Ruine. Dies ist die Straße Blitterhoff. Dies ist das Schlachtfeld. Dies ist die Heide. Dies ist der Sand. Unsere Studiogäste sind alte Wanderer, erfahrene Reisende, bekannte Globetrotter, listige Kämpfer und hochbezahlte Fellow-Travelers. Tratata, Maria Krasna. Karin Buchali. Wolfgang Forrester. Alf Marl. Alvin Joachim Meyer. Irmgard Först. Also dieser Ton ist ja wohl das Landkartenzeichen für Leuchtfeuer und nasse Wiesen, Denkmäler und Laubwald, Altwasser und Ziehbrunnen, Klöster und Strandhafer, Tongruben und die Grenzen des Watts, aber wie ich hier fortkomme. Wie ich hier rauskomme, das sagt mir kein Kringel. Kein Kreis. Kein Kreuzchen. Kein Strich. Soll dieser Fahrweg ein unterhaltener Fahrweg sein? Denkt man, wir kämen mit einem Ochsenfuhrwerk? Verlangt man Fußmärsche von uns? Blei. Das Getreide an den Rändern der Landstraßen und Autobahnen enthält pro Kilo im Durchschnitt 2 Milligramm Blei. Dort. Weiter. Los. Ich kann nicht weiter. Komm doch. Warum denn so? Hey, los. Schneller, los. Ja. Menschen, die unterwegs sind in eine verschleierte Zukunft. In den Bereich der Möglichkeiten und der wirklichen Veränderungen, in die Bilderwelt der idealen Landschaft, dorthin, wo das Heimweh wie die Erinnerung an eine überstandene Krankheit ist. Menschen sind unterwegs. Ah, oh, diese weite, ferne Höhe! Oh, Wasserlandschaft! Felder! Oh, Reisfelder, Maisfelder! Wald! Watt! Tiefe! Glanz! Und diese Domäne. Dorf. Deich. Heide. Sand. Niemandsland. Niemandsland. Und nun, liebe Mitreisende, kommen wir zu unserer Erste-Hilfe-Ausrüstung. Und Familienmitglieder sollen erfahren, wo sich unser Erste-Hilfe-Verbandkasten befindet und was sich darin befindet. Unser Erste-Hilfe-Verbandkasten befindet sich... dort, wo er hingehört. Und er enthält... das, was hineingehört. Ein Brandwundverbandtuch, drei Brandwundverbandpäckchen, drei Verbandpäckchen im Dien, sechs Mullbitten, 8x4 cm, drei Mullbitten, 6x4 cm, 1x15 Stoffmullkompressen, 10x10 cm, eine Schachtel Pflasterwundverband, 6 cm mal 1,5 m elastisch, drei Schachtel Pflasterwundverband, 6 cm mal 1,5 m elastisch, zwei Rollen Heftpflaster, 1,25 cm mal 1 m, fünf Dreiecktücher weiß in Beuteln, eine Verbandschere, Kniegebogen, 14 cm, ein Dutzend Sicherheitsnadel, Größe 2. Sind wir gewandert. Und zwar sind wir nach der Landkarte gewandert. Und weil wir uns auskannten im System der Landkartenzeichnung, wussten wir stets, was vor uns lag. Ein Weinberg oder eine Quelle, ein Wasserturm oder eine Tongrube, ein Aussichtsturm oder das Forsthaus. Und dann? Dann plötzlich standen wir vor einem Bach. Sagenhaft. Aber der Bach war gar kein Bach, sondern... sondern? Das Meer! Das Kaspische Meer! Hinreißend! Und dann hörten wir Pferde. Echte Pferde oder nachgemachte Pferde? Echte Geräusche. Was? Und dann hörten wir... Grillen? Frösche? Keuze. Na, wie war's? Seilchen hüpfen sollte ich. Seilchen hüpfen. Ja, ich bin durchs Farnkraut gekrochen. Durchs Farnkraut. Ich musste Steinchen springen lassen über den See. Steinchen. Über den See. Ich wollte den Beweis antreten, dass an der Stelle, wo ein Stacheldrahtzaum verzeichnet ist, für einen Flüchtenden ein Stacheldrahtzaum kein Hindernis ist. Ich riskierte es, mich zu weigern, von der Felskante, die ich mühsam hatte erklingen müssen, wieder herunterzuspringen. Ich habe mich in einem Heuhaufen versteckt, da wo das Zeichen für eine Starkstromleitung war. Ich habe der Starkstromleitung ausweichen können, weil ich das Baggerloch schwimmend nachts habe durchqueren müssen. I guess I just wasn't made for these times. Es gibt kein Landkartenzeichen für die Erinnerung, aber es gibt Landschaft für die Erinnerung. Und dieses ist mein Baggerloch. Wieso ist dieses dein Baggerloch? Weil ich hier Manöver gemacht habe für den Fall, dass der Feind überfällt. Kartenstudium und Lagebesprechung. Wer das Schlachtfeld sucht, findet es auf der Landkarte dort, wo er das Säbelkreuz als Landkartenzeichen des Schlachtfeldes findet. Und es schmetterten die Hörner, und es wehten hoch die Fahnen, und es wieherten die Rosse vor Kampfeslust. Und aus Brabants Schar warf ein mächtiger Rittersmann in die Reihen der Feinde die erste schnelle Lanze. Und ihm nach rasselten die Reisigen des Mitteltreffens. Und Bolzen und Speere schwirrten ihm wie Regen entgegen. Und sie stürzten sich mutig auf den Feind, doch dieser wich nicht. Da entstand ein wildes Handgemenge. Da brachen die Lanzen wie Helme. Da tanzten Schwerter auf Helmen und Rüstungen, dass die Funken sprühten. Da drang der Bischof selbst mit seinen Mannen auf den Herzog ein. Doch frische Scharen strömten dem Herzog zu Hilfe. Da strömten frische Lanzenträger, da zerschmetterten bergische Landleute mit ihren Äxten und Keulen Ross und Reiter. Und noch einmal suchte der Bruder des Bischofs die wankenden Mannen des Bischofs zu neuem Aushalten anzuspornen. Und hoch schwang er das bischöfliche Banner. Und das Ross ward ihm unter dem Leibe erstochen. und zu Fuß kämpfte er mitten unter dem gemeinen Volke. Und da traf auch ihn die tückische Streitaxt. Und er sank in den Staub und mit ihm die Fahne. Und der Bischof vernahm es und schaudernd gellte es ihm in die Ohren. Und er sah die Seinigen fliehen und schon in der Ferne wälzten sich die geschlagenen Massen. Letzte Pappe in der Mitte, Pferdeappel, Glas, Glas, Glas an mein Klavier, vom Bauch, wie lang ist die Chaussee? Wenn man die Landschaft betrachtet, muss man feststellen, dass die Landschaft sich schneller verändert, als Landvermesser imstande sind, die Veränderungen der Landschaft aufzuzeichnen. Hier kenne ich mich nicht mehr aus. Wenn es nach der Landkarte ginge, müsste ich mich jetzt durch einen Hohlweg bewegen. Und am Ende des Hohlwegs müsste ich auf einer Brücke stehen, die über einen Mühlbach führt. Und auf der Brücke stehen müsste ich bereits die Mühle sehen, die von einer Baumgruppe umstandenen Mühle. Stattdessen aber stelle ich fest, dass ich mich über einen Parkplatz bewege und am Ende des Parkplatzes muss ich wahrnehmen, was sich als Tankstelle offenbart. Aber der Geruch erinnert nicht an eine Tankstelle, sondern an das, was man unter einer Kläranlage versteht. Und da bietet sie sich auch schon zur Betrachtung an, die Kläranlage, die von einer Baumgruppe umstandene Kläranlage. Das ist fein. Ja, das ist fein. Doch wo ist denn der Selbstbedienungsladen? Da hinten, wo der Waldweg ist. Gute Luft? Beste Luft. Lärm? Lärm? Lärm. Alles Gewöhnung, ist alles Gewöhnung. Gute Straßen? Gute Straßen, neue Straßen, immer neue Straßen. Das ist fein. Und bald Flugplatz. Mächtiger Flugplatz. Fein. Ja, alles fein. Wir kommen auch bald in die Gegend. Fein, immer mehr kommen in die Gegend. Die Kunstgeschichte verdankt eines ihrer frivolsten Sujets, eine Picknickszene, dem impressionistischen Maler Edouard Manet. Im Jahre 1863 malte er. Wie hätten Sie sich denn verhalten in so einer Situation? In so eine Situation würde ich gar nicht erst hineingeraten. Ja, das habe ich am Anfang auch mal gesagt. Wieso? Haben Sie da etwa Erfahrung? Und was ich da für Erfahrung habe. Erzähl, komm, erzähl was. Naja, am Anfang war ich noch ein bisschen schüchtern. Ich meine, am Anfang waren wir alle noch ein bisschen schüchtern. Wie viel wart ihr denn? Och, so genau habe ich gar nicht gezählt. Noch nicht mal gezählt haben Sie? Komm, nur weiter, erzähl doch weiter. Naja, wirklich blöde zuerst diese Hemmung, dieses Geziere. Trotzdem, wir fühlten uns schon ziemlich angeheizt, als sich noch keiner so richtig traute. Denn als es dann soweit war, ich meine, als wir endlich aufhörten, bloß darüber zu reden und bloß mit endlosem Gerede versuchten, an Fahrt zu kommen. Ich meine, als es endlich losging und wir endlich in Fahrt waren. Also ich kann dir erzählen. Na, was soll ich dir erst wieder erzählen? Ich meine, komm doch einfach mal mit und mach mal mit. Ich will was sehen. Na, was heißt sehen? Erleben. Sachen wirst du erleben, davon träumst du nicht. Sachen, sage ich dir. Also ich kann dir nur flüstern. Sumpf. Wie? Sumpfland. Das Kartenzeichen für Sumpfland. Nasse Wiesen. Moor. Die Namen Knabenkraut erklärt uns die hodenähnliche Form der Knollen des Krautes. Die hodenähnliche Form, seht ihr? Mädesüß, echtes, mit stark duftenden Blüten und Blättern, deren Unterseiten mit einem weißen Filz versehen sind. Eine Sumpfkratzdistel, deren Blätter und Stängel stachlig und spinnwebig filzig sind. Der Name der Wasserschwertlilie ist rot gedruckt. Rot gedruckt sind die Namen sehr giftiger Pflanzen. Huch! Wer schreit denn da? Ein Skelett. In der Tat ein Skelett. Aber nur ein Rumpfskelett, denn es fehlen einige Teile, so der Schädel, Arme und Beine. Ja, suchen wir mal. Sumpfpflanzen verwesen langsam. Fast 1000 Jahre braucht es, bis eine Torfschicht von nur einem Meter Dicke entstanden ist. Hm. Mit einer Vogelscheuche kann man nicht sprechen. Deshalb ist sie noch kein Feind. Und auch kein Chinese im Kirschbaum. Von einem alten Anzug sind keine Veränderungen zu erwarten. Der Wind, der ihn aufbläht, macht ihn zu keinem Flugzeug. Vielleicht mit Zylinder ähnelt die Vogelscheuche einem unserer älteren Präsidenten. Das ist nicht wahr. Denn umgekehrt hat noch kein Präsident den Mut gezeigt. Im Alter und nachts sein Feld zu verteidigen. Eine alte Jacke verteidigt kein Feld, aber sorgt für das Gefühl, dass dieses Land nicht schutzlos preisgegeben ist. Denn diese Vögel sind schlimme Feinde. Man kann ihnen nicht zureden. Wenn nicht, sonst erinnert eine alte Schlägermütze an den Klassenkampf. Der Feind ist kein Vogel. Im gelben wogenden Korn im Kriegsmonat August stehen schwarze Männer. Vogelscheuchen sind keine schwarzen Männer und auch nicht bessere Menschen. Im Winter sind sie verschwunden. Und deshalb haben sie uns nie den Schneemann ersetzt. Was soll denn also diese antiquierte Gesellschaft? Dieser alte Anzug zeigt eine Position an in einem Erbsenfeld. Wo ein Polizist stehen könnte. Mit einem Einsatzbefehl für den äußersten Fall. Dort naht am Himmel ein Vogel. Laut klatscht er. Wer? Der Polizist. Mehrmals in die Hände. Und was ist das für ein Geräusch? Wind. Motoren in der Nacht. Sendemasten draußen in der Landschaft. Elektrisches. Drahtzaun. Eine Überlandleitung. Entlassen. Und was ist dieses für ein Geräusch? Das Geräusch des Zerreißens der Stadtkarte von Düsseldorf? Oder von Köln? Köln. Köln. Düsseldorf. Zwei Köln. Entlassungen. Köln. Unsere Zuhörer verlangen zu wissen, welche Stadtkarte welches Geräusch des Zerreißens produziert hat. Weil das Ergebnis Geheimsache bleibt, geht ein Schrei der Empörung durch das Land. Wer schreit hier in welcher Stadt? Altbiertrinker in Düsseldorf? Oder Kölschtrinker in Köln. Warum kommt da keine Antwort? Zittert da jemand? Macht da jemand in die Hose? Ja. Zittert. Ja, Hose. Zwei Entlassungen. Letzte Frage an den letzten Überlebenden. Was hören Sie da? Einst. Als ich jung war, ich war es einst. Einst, als ich jung war, ich war es einst. Jetzt habe ich keine Einfälle mehr. Dann seht mal zu, dass du was aufs Band kriegst. Einst, als ich jung war. Wenn du wenigstens so intelligent wärst und würdest mich anfordern, montags, wenn ich nicht kann, dann würdest du wenigstens in Anspruch nehmen, dass du mich angefordert hast. Aber so schlau bist du ja nicht mal. Ja, leider schaust ich war es einst. Unsere Nachbarn sind nicht dafür verantwortlich. Als ich jung war. Ich lese nie meine Skripte. Einst. Da gab es Erbsensuppe. Einst. Und mein auf der Schauspiellehrer spielte die Hauptrolle. Einst. War es immer die Speckstücke. Als ich jung war. Der hat eine derartige Geschwindigkeit, die Speckstücke aus der Suppe rauszulöffeln, das war ungeheuer. Als ich jung war. Und dann, wenn er sprach, spuckte er mir dann immer die Erbsen dabei ins Auge. Einst, als ich jung war. Wie du dich aussprichst. Ich meine, Moment, jetzt lass mich aussprechen. Einst, als ich jung war. Das kann nur in Form einer Gewerkschaft. Als ich jung war. Ja, Moment, ich sage das selbst, das ist das mit den zwei gezogenen Kreuzen. Ja, als ich jung war. Du machst es oder du machst es nicht? Jung war. Du machst es oder du machst es nicht? Ich war es. Wir schaffen es auch nicht. Ich war es. Wie? Entschuldigung. Genau, jetzt das. Entschuldigung, die gnädige Frau. Moment, lass mir jetzt eine Frage. Ich war es einst. Wie willst du das denn ändern? Ja, das ist die Frage. Wie denn? Wie ist das ändern? Einst. Wie? Da machen wir uns jetzt mal wie? Wie kann man das? Als ich jung war. Dann setzt du mir einen Ochsenkopf drauf. Ich war es. Und den Rest sprichst du mir. Einst. Ochsenschwanz. Ich jung. Und den Rest? Ping-Pong. War es. Du hast doch diese Beschädigung am Kofferraum. Ich war es. Dann lässt du mir den Rest auf die Krawatte tropfen. Einst. Ich war es. Gibst mit dem Stalin ein Küsschen auf die Stirn. Ich war es. Nimmst die Wartenzwicke rauf. Ich war es. Das Ganze vielleicht auf der buddhistischen Sparflamme. Aber wo sind wir denn jetzt? So eine Fremdheit. Seltsam. Immer seltsamer alles. Nicht zu sehen. Zeig die Landkarte. Nicht zu sehen. Gibt kein Zeichen für Fremdheit, Verlassenes. Einöde, Einsamkeit, Vergessensein, Finsteres, Nacht. Es gibt kein Zeichen für Menschen, Wanderer, Nachbarn, den Freund. Keine Landkarte nützt, wenn kein Wald, kein Dorf, kein Weg, kein Wasser, kein Bahndamm, kein Schloss, keine Grenze, kein Land in der Nähe ist. Nichts in der Nähe ist. Zeig die Landkarte. Nichts zu sehen ist. Letzte Pappe in der Mitte, Pferdeappe, Platz, Platz, Platz an mein Klavier vom Bauch, wie lang ist die... Na, da sind ja die lieben Ausreißerchen wieder. Wollt ihr denn auch wieder ruhig und ordentlich sein? Dann wollen die verehrten Gäste bitte einsteigen und ihre Plätze einnehmen. Wenn wir mal anfangen, über das nachzudenken, was wir unterwegs so alles erlebt haben. Nichts als Millionen von Mücken, vollgestopfte Hotels, terroristische Preise, widerwärtig fettes Essen, grobes Kellnervolk, versaute Badestrände, räuberische Tankwarte, Windhosen, Wolkenbrüche, Reifenpannen, Ehekräche, schlechte Zimmer, nichts wie alles blöder Mist. Trotzdem war es eine Erfahrung, die niemand begreifen kann, der nicht eine ähnliche Situation erlebt hat, nämlich in einer endlos erscheinenden Nacht, in einem fremden Land, in einem fremden Haus und plötzlich mit einem fremden Menschen, von dem man nicht weiß, wer er ist und von dem man nur weiß, dass man allein in dieser Nacht mit ihm zusammen sein wird, mit einer dunklen Erinnerung danach, mit dem die Erinnerung an einen Traum ist, von dem man denkt, dieser Traum sei ein Film gewesen. Ein unglaublicher, wirklicher Film. Und dann passiert es, dass dieser verdammte Bus, der stundenlang vor unserer Nase herkroch und die Luft verpestete und keinen vorbeiließ und den ich schließlich zum Teufel wünschte, tatsächlich zum Teufel ging. Ich meine, dass er einfach wegkippte in einer Haarnadel von Kurve und abwärts segelte wie ein kolossaler Stein. Am Strand dann endlich trafen wir ein Pärchen, das uns auf Anhieb gefiel und das wunderbar und haargenau dann zu uns passte in den ganzen verrückten Wochen, in denen wir an den Strand nur noch zum Ausschlafen gingen, nach diesen sagenhaften Nächten. Eben. Wenn man nämlich einmal anfängt nachzudenken, dann kommt man von alleine drauf, dass man besser nicht nachdenkt, sondern stattdessen versucht, so viel wie möglich zu sehen und zu erleben. Solange es nämlich noch etwas zu sehen und zu erleben gibt. Das war unser Verkehrshinweis. Den nächsten hören Sie in einer Stunde. Falls unvorhergesehene Störungen auftreten, melden wir uns natürlich sofort wieder. Jetzt? Jetzt? Jetzt? Jetzt? Jetzt kommen wir. Jetzt sind wir dran. Fein, drauf. Jetzt sind wir dran. Und wie, falls er wieder erwarten eintritt, verhalten wir uns im Ernstfall? Als erstes werden wir versuchen, die Art unserer Verletzungen festzustellen. Rasch werden wir handeln bei starker Blutung und aufhören der Atmung. Wenn wir aufhören zu atmen, wissen wir, dass der Arzt zur Unfallstelle muss. Wenn wir nicht mehr atmen, können wir, wenn wir uns nicht mit künstlicher Atmung helfen, schon nach 3 Minuten tot sein. Wir ziehen oder heben uns nur dann aus unserem zertrümmerten Wagen, wenn wir stark im Gesicht oder aus dem Mund bluten. Sind wir ganz oder halb bewusstlos, flößen wir uns nichts ein. Wer erfroren ist, den bringen wir ins Zimmer. Wer Fieber hat, dem messen wir das Fieber. Wenn wir gebissen werden, beißen wir wieder. Dem Schockierten reden wir gut zu. Dem wild um sich Schlagenden legen wir eine Zwangsjacke an. Die beißende Schlange erschlagen wir und nehmen sie zum Arzt mit. Wenn wir nicht weiter wissen, leihen wir uns den Leitfaden für erste Hilfe aus. Wir sind nicht rücksichtslos, aber auch nicht fortwährend duldsam. Wir erkennen an, aber verlangen Respekt. Wer schneller sein will, hat zu beweisen, dass er der Schnellere ist. Im Zweifelsfall werden wir handeln. Denn wer lange zweifelt, ist der Längerlebende nicht. Wenn wir uns nicht täuschen, handelt es sich bei diesem Geräusch um das Geräusch von Wind und fliegendem Sand. Hinzu kommt offensichtlich das Geräusch der Brandung des Meeres. Es gibt kein Landkartenzeichen für das Geräusch der Brandung des Meeres. Nach langer abenteuerlicher Fahrt haben wir das Meer erreicht. Erschöpft und am Ende der Kräfte sinken wir nieder am Strand. Wir liegen am Strand und schlafen den Schlaf der Erschöpfung am Strand. Komm weg vom Strand. Dann sehe ich nie wieder den alten Theodor Storm-Strand. Das ist ein Strand voller Transistorradios. Das war immer ein leerer Strand und nach der Flut ein Strand voller Quallen und Muscheln. Später war es ein Strand voll zerschossener Amphibienfahrzeuge. Dann war es ein Strand voller Bauboden und Bagger. Ich hasse den modernen Strand. Dann gehen wir im November an den Allerheiligen Strand. Es ist der liegen gebliebene Strand voller Zeitungen, Butterbrotpapier. Oder es ist das Foto des Strandes von Dünkirchen. Guter historischer Strand. Revanchistischer Strand. Ich suche mir jetzt einen pornografischen Strand. Ich erinnere mich an einen Strand im Zusammenhang mit dem Namen Wilma Montesi. Das ist der Strand der echten Kampene. Wenn es nicht ein Strand nach einer wirklichen römischen Party ist. Dann ist es ein Strand als Filmkulisse. Ein Strand mit Gérard Malanga am Strand. Ein Strand mit Namen Henne-Strand. Strand mit Strandhotel im Januar. Was treibst du denn da am Strand? Ich mache ein Foto vom Strand. Dann wirst du verhaftet am Strand. Kommst du mit zum Strand heute Nacht? Militärgebiet Strand. Ich verbrenne mich am Strand. Nein, es ist nur ein giftiger Strand. Nein, es ist nur ein verleumdeter Strand. Nein, es ist ein rehabilitierter Strand. Der Inhalt einer Landkarte ist abhängig von ihrem Zweck. Früher in erster Linie von einem militärischen. Neuerdings mehr von einem ökonomischen, politischen, touristischen Zweck. Ist der Inhalt einer Landkarte identisch mit dem Inhalt der Landschaft, welche die Landkarte darstellt? Wenn das so ist, ist dann auch der Inhalt der Landschaft abhängig von ihrem Zweck? Was ist der Inhalt? Was ist der Zweck einer Landschaft? Genügt sich die Landschaft nicht selbst? Nein, es gibt keine Landschaft. Das heißt, es gibt Landschaft nur als Produkt menschlicher Interessen. Aha. Wenn das so ist, dann ist der Inhalt einer Landschaft abhängig von Zwecken, die zu erreichen und zu erfüllen die Interessen von Menschen sind. Aha. Die zu verteidigen die Interessen der Gesellschaft sind. Die militärischen, die ökonomischen, die politischen, die touristischen Interessen. Aha. Jagt da jemand oder wird da jemand gejagt? Vielleicht läuft das auf dasselbe hinaus, ich weiß nicht. Jedenfalls läuft es oft auf dasselbe hinaus, nicht wahr? Weil doch fast jeder gezwungen ist, hinter etwas her zu sein. Ich meine, dieser Unterschied zwischen solchen, die jagen und solchen, die gejagt werden, stimmt doch irgendwie nicht. Weil in dem ganzen Rummel, in dem wir drin sind, solche, die jagen und solche, die gejagt werden, oft ein und dieselben sind, nicht wahr? Denn wenn ich Interesse habe, hinter dir her zu sein, dann vielleicht deshalb, weil du ein Interesse hast, dass jemand hinter dir her ist und dich zwingt, hinter den Interessen her zu sein, hinter denen her zu sein, du gezwungen bist. Ebenso wie ich gezwungen bin, hinter meinen Interessen her zu sein. Weshalb es nur die Interessen sind, deretwegen wir immer hinter uns her sind, oder nicht? Los, jetzt! Jetzt geht es los! Jetzt kommen wir! Lauf! Lauf! Jetzt seid ihr dran! Jetzt bist du dran! Da hinten! Da! Da! Da hinten! Los, gib Gas! Gib Gas! Hi, wie das läuft! Und wie das läuft! Fein, wie das läuft! Fein, fein! Erst wir, jetzt ihr! Jetzt kommen wir! Rauf und hinein! Rauf und hinein! Fein, wie das hinaus! Fein! Ja, fein! Wirklich fein! Jetzt kommen wir! Sie hörten die Wirklichkeit der Landkartenzeichen von Jürgen Becker. Es sprachen Karin Buchali, Irmgard Först, Eva Garg, Maria Krasner, Carla Neitzel, Wolfgang Forrester, Alf Marholm, Alwin Joachim Meyer und Heinz Schacht, Regie Raoul Wolfgang Schnell. Eine Gemeinschaftsproduktion des WDR mit dem SDR aus dem Jahr 1971. Hören Sie nun noch Jochen Meißner, Felder, Ränder, Umgebungen, die Hörspiellandschaften des Jürgen Becker. Herr Becker, Sie müssen die Kopfhörer aufziehen. Ich höre nichts. Hallo, Herr Becker, hören Sie mich? Nein, Herr Becker, Sie müssen die Kopfhörer aufziehen. Entschuldigung, falscher Knopf. Hallo, Herr Becker? Ja. Ja, wunderbar, ich höre Sie gut. Ich höre Sie auch. Jetzt habe ich einen Kopfhörer auf und Sie sind direkt in meinem Kopf drin. Ja, ist ja wunderbar. Haben Sie auch einen Kopfhörer auf? Ich habe auch einen Kopfhörer auf. Da sehen Sie, das ist ja gespensterhaft. Nicht? Jetzt zwei Herren in zwei Rundfunkstudios. Genau, und wir tun jetzt so. Sie an der Spree, ich am Rhein, jeder mit dem Kopfhörer. Und wir tun jetzt so, als säßen wir auf dem Sofa nebeneinander. Ja, so tun wir dann. Jürgen Becker, Jahrgang 1932, Schriftsteller und Hörspielautor, Leiter des Rowohlt Theaterverlages und bis 1994 20 Jahre lang Hörspielchef des Deutschlandfunks. 1964 debütierte er mit der sprachexperimentellen Studie Felder in der Edition Suhrkamp. Der Text ist in 101 Sprachfelder gegliedert, manche sind nur wenige Zeilen lang, andere erstrecken sich über mehrere Seiten. Sprachfeld 7 besteht nur aus Partizipien, Sprachfeld 26 zum großen Teil aus einem Einwortdialog. Sprachfeld 14 sieht aus wie ein abgeerntetes Stoppelfeld aus Punkten, aus dem noch ein paar Wortfetzen und Wortverbindungen herausragen. Typografischer Ausdruck eines topografischen Textverständnisses. Hatte Becker doch vor seinem eigenen Debüt zusammen mit dem Fluxus-Künstler Wolf Forstell Texte für dessen Buch Phasen geschrieben. Ja, aber das war ein Mappenwerk, nicht, was nicht so sehr als Buch zu bezeichnen ist, sondern eine großformatige Publikation, in der Wolf Hostell seine visuellen Vorstellungen von Typografie zeigte und wo ich korrespondierte mit Texten, die vor allen Dingen durch eine bestimmte typografische Anordnung sich zusammensetzten. Nicht? Und das waren gewissermaßen Vorgriffe auf das, was dann später kam in meinem ersten Buch, meinem wirklich ersten Buch in den Feldern. Ich arbeite einerseits sehr visuell und andererseits arbeite ich sehr akustisch. Und dieser visuelle Reiz, der kommt aus einer sehr bildhaften Erlebnisweise von Realität. Und dazu rechne ich dann auch die Sprache. Und die wiederum ist ja bestimmt eben durch ihre akustische Dimension, die für das Schreiben von Hörspielen dann entscheidend geworden ist. 1968 folgte der Band Ränder, ein Buch in 11 Abschnitten, das symmetrisch um den Abschnitt 6 gruppiert ist, der aus einer leeren Doppelseite besteht. Nach außen hin nimmt die Textdichte immer weiter zu, bis sie an den Rändern des Buches das Maximum erreicht. Diese Konstruktion hatte sich beim Schreiben dieses Buches ergeben, von ganz normalen Texten aus, nicht über bestimmte Satzverbindungen hin, die sich immer mehr verengen auf einzelne Wörter, die sich wiederum dann in einzelnen Buchstaben nur noch zeigen. Und das endet dann notgedrungen auf einer leeren weißen Seite, die wiederum dann der Anfang ist für den Beginn eines Textes, der gewissermaßen im Rücklauf jetzt noch einmal dasselbe macht. 1970 folgte der Band Umgebungen. Exkursionen in Köln und seine Umgebung, die schon in den Vorgängerbüchern vermessen wurde und deren Urbanisierung ganze Landschaftsformationen verändert hatte. Felder war so eine Vorstellung, zunächst eine landschaftliche und dann eben aus dem Bereich der Sprachtheorie, da spricht man von Feldern, nicht? Da war das eine Anwendung dieses Begriffes auf eine ganz bestimmte Schreibweise, die ich seinerzeit praktizierte. Ränder, da hatte ich das Gefühl, Sprache bewegt sich hier an den Rändern dessen, was überhaupt sagbar ist. Umgebungen wiederum, das war dann ein Titel, der konkrete, fassbare Realitäten, täglich erfahrbare Realitäten vorführt in der unmittelbaren Umgebung und dann aber eben auch bis hin in die Gesellschaft, bis in die Geschichte, bis in architektonische Räume hinein. All das sammelte sich unter dem Begriff Umgebung. Hier gehe ich jetzt nicht mehr weg. Wie, hier willst du? Du willst hier immer bleiben? Hier will ich immer bleiben, hier ist Ruhe, hier kann man atmen. Der Wald ist nah, die Wiese ist grün, die Nacht ist dunkel. Sehen wir Menschen, wenig Menschen. Hier wird geblieben, noch einmal, hier wird geblieben, immer hier. Einerseits bin ich sehr regional fixiert. Ich reise eigentlich ungern, bin natürlich aber sehr oft dennoch unterwegs. Kehre immer wieder ins Rheinland zurück, gerade in diesen Teil des rechtsrheinischen Kölns, nicht, wozu das Bergische Land noch gehört. Ich habe immer wieder neue Landschaften entdeckt, nicht, vor allen Dingen eben auch die Landschaft der Kindheit. Ich habe meine Kindheit in Thüringen verbracht, das war die Kriegskindheit im Harz und diese Landschaft schien vergessen zu sein. Und es gibt ein paar Bücher, die sich also wirklich nun damit beschäftigen, die vor allen Dingen nach der Wende, nachdem man Ostdeutschland wieder bereisen konnte, was ich sehr ausgiebig getan habe und habe dabei eben Geschichtslandschaften entdeckt, persönliche, eigene und zugleich die Landschaften unserer deutschen Geschichte, die entstanden sind aufgrund dessen, was wir geschichtlich so auf dem Kerbholz haben. Landschaft ist ja nicht mehr Natur, es ist ja etwas von Menschen gemachtes. Also auch darin zeigt sich wieder Zeit und die Geschichte. Jetzt rauscht der Zug einfach so durch. Braunschweig, Helmstedt, Magdeburg. Man weiß schon gar nicht mehr, wo einmal die Grenze war. Alles Landschaft. 1970, da hatte mich dieses visuelle Medium, die Fotografie, die mich schon immer interessierte, dazu gebracht, etwas zu tun, was ich beim Schreiben schon mal versucht hatte, bestimmte Augenblicke wahrzunehmen. Und so wie Hörspiele daraus entstanden sind, nämlich akustische Augenblicke, habe ich hier versucht, visuelle Augenblicke darzustellen, indem ich nun fotografierte, und zwar so, wie man ein Tagebuch führt. Es gibt kein Landkartenzeichen für das Geräusch der Brandung des Meeres. Alles Versuche, etwas außerhalb der Sprache zu machen, obwohl ich dann ohne Sprache doch nicht ausgekommen bin. Das Buch heißt Eine Zeit ohne Wörter. Aber zumindest hat es Bildlegenden gegeben, die ihrerseits dann wie Zeilen aus einem Gedicht sich lesen. Und am Ende, das war das Ergebnis dieses Buches, ist dabei der Impuls entstanden für Gedichte, die ich dann in den nächsten Jahren geschrieben habe. Das Ende der Landschaftsmalerei. Um 1970 war Jürgen Becker ein Exponent des neuen Hörspiels mit großem N, das neue Erzählformen ausprobierte, Popkultur und O-Ton integrierte und das Geschehen von der sogenannten inneren Bühne des Hörers in dessen Hörraum verlegte. Die Stereophonie war gerade erfunden worden und aus der neuen Musik wagten sich Komponisten wie Maurizio Kagel ins Hörspiel. 1969 wurden gleich drei Hörspiele Beckers urgesendet: Bilder, Hausfreunde und sein wohl berühmtestes Häuser. 1971 entstand das Hörspiel Die Wirklichkeit der Landkartenzeichen, eine Koproduktion von Westdeutschem und Süddeutschem Rundfunk in der Regie von Raul Wolfgang Schnell. Nach Feldern, Rändern und Umgebungen eine radiophone Realisierung von Beckers Raumerkundungen. Wie Beckers Printexperimente Stilübungen in bestimmten Stimmlagen und Sprechhaltungen sind, so verknüpft auch das Hörspiel verschiedene narrative Elemente auf komplexe Weise. Im Fokus jedoch steht eine Landschaft, die sich nicht nur in den Raum, sondern vor allem in die Zeit erstreckt. Becker betreibt eine Art Landschaftsarchäologie. Ich habe den Begriff mal verwendet, jetzt nicht im Sinne von Freilegung von verborgenen alten Ruinen oder dergleichen, obwohl es eine Metapher für diesen Vorgang ist, den ich meine, nämlich der Blick hinab ins Gedächtnis. Was findet der vor? Der findet lauter Verschüttetes, Überwachsenes, Vergessenes. Und beim Schreiben beginnt hier diese Arbeit des Freilegens. Man nennt das Erinnern. Erinnerung ist quasi die Aktivierung von Gedächtnis. Und das ist dann ein quasi archäologischer Vorgang. Diesen Prozess versuche ich abzubilden, diesen Erinnerungsvorgang. Nun, dieser Vorgang, der ist oft Thema meines Schreibens, ob in Gedichten oder in Prosastücken oder auch sogar in einem Roman und vor allen Dingen aber eben auch im Hörspiel, wo ich versuche, dafür Räume zu finden. Und dafür ist Häuser eben ein Beispiel gewesen, eines unter anderem. Es gibt kein Landkartenzeichen für die Erinnerung, aber es gibt Landschaft für die Erinnerung. Sehr oft, wenn ich schreibe, höre ich Geräusche, höre ich Stimmen. Das war bei den ersten Büchern Feldern und Rändern der Fall. Das entdeckte ich sozusagen dabei, dass mein Schreiben ja sehr durch Höreindrücke mitbestimmt ist. Und da versuchte ich dann, diesen akustischen Bereich im Text herauszulösen. Und dafür bot sich dann eben das entsprechende Medium, das Radio, an. Ein Augenblick ist Ruhe. Diese Hörerfahrung, die reicht weit zurück in die Kindheit. In der Kindheit erlebte ich das Radio als etwas sehr Magisches, als etwas im Grunde auch Verbotenes. Das hatte damit zu tun, dass mein Vater nie ein Radio wollte. Und während des Krieges war das Radiohören eben auch so eine Gratwanderung. Irgendwo lauerte immer ein Feindsender, den durfte man nicht hören. Ich wusste genau, mein Vater hörte BBC London. Und ich entdeckte irgendwann auch BBC, bum, bum, bum, bum, oder Radio Luxemburg, damals Station of the United Nations. Das war alles 1944. Und der kleine Junge, der wurde damals sehr, sehr angezogen von diesem grünen Auge, von diesem magischen Instrument, das ihm irgendwelche ferne, verbotene Stimmen, aber eben auch Schlager, das Wunschkonzert und so weiter, vorführte. Und diese frühe Faszination durch Radio, die hat sich bei mir gehalten, nicht? Die hat dazu geführt, dass ich eben sehr viel später dann sehr bewusst für das Radio gearbeitet habe und eben auch Teile meines beruflichen Lebens im Radio dann verbracht habe. Wieder ist ein Augenblick Ruhe. Als Schriftsteller haben mich immer Phänomene interessiert, die ich selber nicht gestalten kann. Ich hatte zum Beispiel immer sehr viel Interesse an der Malerei, oft mehr als an der Literatur. Und ich wäre sicher Maler geworden, wenn ich die Begabung hätte, einen Strich zu ziehen. Das kann ich nicht. Ebenso gut hat mich die Musik interessiert. Sie hat mich immer sehr inspiriert und begleitet, aber ich kann nicht einmal Noten lesen. Und dann eben die Wirklichkeit selbst mit allem, was sie an Geräuschen hervorbringt, die ich höre, die ich wahrnehme, die ich selber nicht produzieren kann, aber die ich versuchen kann zu beschreiben, darzustellen. Ob das in einem Gedicht ist oder in einer Erzählung. Jedenfalls das, was täglich eine hörbare Umgebung ist und was außerhalb meiner Gestaltungsmöglichkeiten liegt, das versuche ich in den Text mit hineinzunehmen. Und dafür war eben dieses Medium, das akustische Medium, das Radio, das geeignete Mittel. Ein sich näherndes Geräusch kommt nicht näher und verschwindet, ehe es zu definieren ist. Hörspiel ist das, was etwas akustisch erfahrbar macht. Ob das nun Klänge sind und Geräusche oder ob das ein Dialog ist zwischen zwei zerstrittenen Leuten. Oder das Hörspiel ist ja wirklich so mit das Offenste, was es an der zeitgenössischen Kunst gibt. Denn hier können sich sehr, sehr viele ästhetische Impulse verwirklichen. Musikalische, journalistische, literarische, poetische. Und das ist eben das Wunderbare am Hörspiel, nicht, dass dies alles in diesem Bereich machbar ist. Wer das Schlachtfeld sucht, findet es auf der Landkarte dort, wo er das Säbelkreuz als Landkartenzeichen des Schlachtfeldes findet. Na nun, dieser Raum, wie soll ich ihn definieren? Das ist der tägliche Erfahrungsbereich. Das ist die Gesellschaft, in der ich lebe. Wobei das sehr viele Gesellschaften sind, wenn ich an meine Kindheit denke und an die 50er, 60er, 70er Jahre, die gesellschaftlichen Veränderungen in den Zeiten, die politischen Erfahrungen, die man gemacht hat, die Erfahrung mit der Geschichte, für mich eben Drittes Reich, ich war noch Pimpf bei der Hitlerjugend. Das hat alles viel später sich noch bemerkbar gemacht. Lauter werdende Knistergeräusche verschwinden im Geräusch eines großen Einkrachens. Die Kriegserfahrung, die Nachkriegserfahrung, alles Zeiträume, die durchgangen worden sind und die alle offen geblieben sind. Es ist nie so, dass irgendwo eine Tür mal zugefallen wäre. Nicht? Es ist eine endlose Flucht von Räumen, durch die man sich bewegt. Wobei dann oft das Problem der Gleichzeitigkeit entsteht, das für meine Texte oft sehr wichtig ist. Das, was ich gerade im Kopf habe, das, was ich sehe, das, woran ich mich erinnere, alles innerhalb von einer Minute. Nicht? Wie kriege ich das in einen Satz hinein? Hier kenne ich mich nicht mehr aus. Wenn es nach der Landkarte ginge, müsste ich mich jetzt durch einen Hohlweg bewegen. Und am Ende des Hohlwegs müsste ich auf einer Brücke stehen, die über einen Mühlbach führt. Und auf der Brücke stehen müsste ich bereits die Mühle sehen, die von einer Baumgruppe umstandenen Mühle. Stattdessen aber stelle ich fest, dass ich mich über einen Parkplatz bewege und am Ende des Parkplatzes muss ich wahrnehmen, was sich als Tankstelle offenbart. Aber der Geruch erinnert nicht an eine Tankstelle, sondern an das, was man unter einer Kläranlage versteht. Und da bietet sie sich auch schon zur Betrachtung an, die Kläranlage, die von einer Baumgruppe umstandene Kläranlage. Das ist fein. Ja, das ist fein. Mich interessierte damals, wie ist es, wenn man ein Zeichensystem versucht, in Wirklichkeit zurück zu übersetzen? Schaut man sich eine Landkarte an, zwar eine Generalstabskarte, dann ist interessant am Rand das Zeichensystem, nicht? Wofür jede landschaftliche Eigenart, ob es eine Mühle ist oder ein Feldweg oder ein Aussichtsturm oder ein Fichtenwald oder ein Laubwald, entsprechende Zeichen angegeben sind. Jetzt schaut man sich die Landkarte nach diesen Zeichen an und versucht das zurück zu übersetzen in das, was man sich vorstellt und was zugleich dabei passieren kann. Und da kam ich darauf, dass zum Beispiel ganz normale Landschaften ehemals Schlachtfelder gewesen sind. Nicht so auf die Art und Weise findet in diesem Hörspiel eine Schlacht statt, etwas spielerisch, nicht? Aber dieses landschaftliche Gelände, in dem noch so alte Zeichen sind, Turm, Mauer, Tor und so weiter, regt die Fantasie auf eine Weise an, dass auf einmal ein Schlachtfeld entsteht, beispielsweise. Also die Abstraktion ins Zeichen, die zurückführen ins Konkrete einer landschaftlichen Erfahrung, das war der Sinn in diesem Hörspiel. Derartige modellhafte Abstraktionen findet man auch bei Beckers Zeitgenossen Alexander Kluge, der sein ästhetisches Verfahren im Umgang mit kartografischen Zeichensystemen Crossmapping nennt. Sie können von Crossmapping sprechen. Also zwei Karten, die nicht übereinstimmen, ja, werden übereinander gelegt. Und dabei ergeben sich Erfahrungen. Mit einer Straßenkarte von Groß-London den Harz durchwandern. Dabei brechen sie sich mit Sicherheit einen Arm oder verstauchen sich irgendwas. Ja? Dabei machen sie Erfahrungen, die sie nicht vergessen werden. Das heißt, man muss dieses Crossmapping wagen. Nicht? Weil Irrtümer sind nichts Schlimmes. Ja? Die Sängerin, Hörspielmacherin und bildende Künstlerin Michaela Melian zitiert für ihr nach einer Installation entstandenes Hörspiel Speicher Alexander Kluge. Mit der Straßenkarte von London den Harz durchwandern. Nach 84 Metern rechts abbiegen in Richtung Autobahn. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Und der Medienkünstler Eran Scherf verlegte für sein Hörspiel Die Stimme des Hörers seine Geografie ganz in den virtuellen Raum eines Mediums, nämlich den eines fiktiven Radiosenders. Doch ähnlich wie bei Jürgen Becker die Felder, Ränder und Umgebungen vordergründig unspezifisch daherkommen, sind auch die Landschaften bei Scherf genau zu verorten. Sind es im Frühwerk Beckers die Kölner Bucht, so sind es bei Eran Scherf Israel und der Nahe Osten. Die Stimme des Hörers ist ein adressenloser Ort am Rande der Demokratie. Das Zielpublikum ist per Definitionem nicht vorhanden. Der Sprecher des staatlichen Pressearchivs gab heute bekannt, dass es sich auf den Fotos der als Palästinenserinnen verkleideten israelischen Soldaten nicht um Angehörige der Armee handelt, sondern um Personen, die sich für die Aufnahme zur Verfügung gestellt haben. Die Verwendung der Fotos in der Presse ist gesetzlich verbunden mit dem Satz, zwischen Bild und Bildunterschrift besteht keine Verbindung. Hier ist die Stimme des Hörers, ein von einem automatischen Moderator betriebener Rundfunksender für Höreranrufe. Die Stimme des Hörers sendet auch von anderen Sendern gekauften und nicht in Betrieb genommenen Frequenzen. Sie finden den Sender, indem sie beim Zuhören auf der FM-Skala auf- und abwandern. 1984 hat ein anderer Autor in seinem Debütroman derartige virtuelle Räume auf den Begriff gebracht. Der Autor hieß William Gibson, der Roman Neuromancer und der Begriff Cyberspace. When I coined the word Cyberspace, als ich das Wort Cyberspace prägte, war der Cyberspace dort und alles andere hier. Ich denke, das hat sich im Laufe meines Schreibens umgekehrt. Heute ist der Cyberspace im wahrsten Sinne des Wortes hier. My writing, I literally think that Cyberspace is now here. Nach einem Jahr hier träumst du immer noch vom Cyberspace. Doch deine Hoffnung schwindet mit jeder Nacht. Alles Speed, das du nimmst. Alle Streifzüge durch die Gassen und Winkel von Night City helfen nichts. Immer noch siehst du im Schlaf die Matrix. Helle Gitter der Logik, die sich vor der farblosen Leere entfalten. Inzwischen ist der Science-Fiction-Autor aus der Zukunft zurückgekehrt. William Gibsons neue Romane spielen in der Gegenwart und die hellen Gitter der Logik sind andere geworden. Sie werden von GPS-Satelliten abgestrahlt und teilen die Welt in immer kleinere Quadrate ein. In seinem 2008 auf Deutsch unter dem Titel Quellcode erschienenen Roman Spook Country geht es um nichts anderes als um die Wiederherstellung des Rechts, die der Staatsrechtler Carl Schmitt in den 60er Jahren als die Einheit von Ordnung und Ortung beschrieben hat. Während die Firma Google die Erdoberfläche mit einem digitalen Doppel versieht und den realen Raum mit einer Datenstruktur überschreibt, konkretisiert William Gibson auch in ästhetischer Hinsicht die Überformung des realen Raumes. Als sogenannte Locative Art wird der reale Raum per WLAN mit virtuellen Bildern überschrieben, sichtbar nur für die, die einen speziellen Datenhelm oder ein Handy mit GPS-Funktion besitzen. Kartografische Attribute des Unsichtbaren, sagte sie und stellte den Kaffee ab. Räumlich markierte Hypermedia. Der Künstler kommentiert jeden Zentimeter Raum, alles physisch Existierende. Zu sehen für alle auf Geräten wie diesem. Sie zeigte auf Albertos Handy, als wäre dessen geschwollener silberner Klebebandbauch schwanger mit einer ganzen Zukunft. Mussten sich die Wanderer in Jürgen Beckers Hörspiel noch anhand der Säbelkreuze auf ihren Landkarten auf die Suche nach Schlachtfeldern machen, so werden die Grabkreuze der Toten des Irakkriegs in William Gibsons Roman Spook Country direkt in die Landschaft projiziert. Ihre Zahl wird durch eine Online-Datenbank ständig aktualisiert. Befanden sich bei Becker die Toten noch unter der Oberfläche des realen Raumes, so haben sie bei Gibson ihren Ort in einer medialen Projektion gefunden. Beiden gemeinsam ist, dass sie in einem virtuellen Zwischenraum existieren, einem Cyberspace, den Jürgen Becker mehr als ein Jahrzehnt vor William Gibson erkundet hat. Der Inhalt einer Landkarte ist abhängig von ihrem Zweck. Früher in erster Linie von einem militärischen, neuerdings mehr von einem ökonomischen, politischen, touristischen Zweck. Ist der Inhalt einer Landkarte identisch mit dem Inhalt der Landschaft, welche die Landkarte darstellt? Wenn das so ist, ist dann auch der Inhalt der Landschaft abhängig von ihrem Zweck. Was ist der Inhalt? Was ist der Zweck einer Landschaft? Genügt sich die Landschaft nicht selbst? Nein, es gibt keine Landschaft. Das heißt, es gibt Landschaft nur als Produkt menschlicher Interessen. Aha. Was ist dieses für ein Geräusch? Das Geräusch des Zerreißens der Stadtkarte von Düsseldorf? Oder von Köln? Köln. Köln. Düsseldorf. Ja, Herr Becker. Ich bedanke mich herzlich. Ja, jetzt haben Sie aber viel zu schneiden. In Sendezeit, glaube ich, nur eine Viertelstunde. Und wir reden jetzt, ich weiß nicht, ja gut, jetzt... 55 Minuten. Ja, also tut mir leid, Sie haben so viel gefragt, dann musste ich, jetzt haben Sie die Arbeit. Jetzt ja, müssen Sie daraus versuchen, ein Statement. Herr Meister, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen und ich hoffe, Sie können mit meinen Antworten was anfangen. Felder, Ränder, Umgebung. Die Hörspiellandschaften des Jürgen Becker und einiger seiner Zeitgenossen. Von Jochen Meißner. Produktion Deutschlandfunk 2008. Redaktion Elisabeth Panknin.